Nach einer Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Dongil News veröffentlichte am 10. März die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Bakune-Regierung einen Kommentar über die Entscheidung des Verfassungsgerichtes für die Amtsenthebung der Präsidentin. Die Organisation behauptete mit Nachdruck, dass man sich nicht mit der Aberkennung des Präsidentenstellung von Bakune begnügen, sondern sie sofort verhaften und untersuchen solle. Am gleichen Tag berichteten alle Massenmedien Südkoreas über die Amtsenthebung von Bakune gleich nach der Verkündung der Entscheidung dafür.